Peggy Sue, eine Band, wo keiner der Mitglieder wirklich Peggy Sue heißt, sondern die beiden Frontdamen Rosa Slade und Katie Young spielen hier Gitarren und singen. Und das gefällt wirklich sehr gut, was sie fabrizieren auf ihrem neuesten Album Choir of Echoes, von dem wir gerade den Track Substitute hörten. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Nini Cherry. Ich habe The No Twist dabei, Maria Solheim, St. Vincent, noch die Wild Beasts sind mit dabei, aber erstmal hier etwas Rocksteady mit John Holt. Don't watch those pretty dresses that they wear, those fancy makeup all over their face, those rubies, diamonds that cover their necks, their fancy handbags to match their dress. They will rob and cheat you, they will make you wanna cry, they will rob you, they will rob you. Don't let them tell you any mystic lies, it's just one of their old alibi. They will take you out for a ride, then give you the same old fancy slide. They will rob and cheat you, they will make you wanna cry, they will rob. We'll be right back. one of their old alibis. They will take you out for a ride. They'll give you that same old fancy slide. They will rob and cheat you. They will make you wanna cry. They will rob you. They will rob you. Das war John Holt mit seinem Track Fancy Makeup. John Holt ist ein Sänger und Songschreiber aus Kingston aus Jamaica, auch schon Mitte 60 inzwischen, und hat viele Tracks aufgenommen für das Studio One in Kingston. Und der Track gerade eben ist auf einer Compilation drauf, die da heißt Studio One Rocksteady. Rocksteady, im Prinzip eine Weiterentwicklung des Ska-Sounds, der in Kingston so ein bisschen ja modifiziert wurde. Es wurde der E-Bass dazu genommen, dazu das Ganze etwas verlangsamt. Die ganzen Bläser raus, die man bei einigen anderen Ska-Bands gerne mal gehört hat damals, und schon ist Rocksteady sozusagen geboren gewesen damals. Ich weiß nicht genau, wann das war. Es muss schon richtig, richtig lange her sein. Irgendwann in den 60er Jahren. Und ja, diese Compilation hier, Studio One Rocksteady, erschien bei Soul Jazz Records, dem englischen Label, welches immer wieder tolle Compilations herausbringt. Neben John Holt ist hier drauf auch zu hören The Eternals, die Heptones natürlich, Marcia Griffith und auch der nächste Künstler von dieser Compilation, Duke Morgan, mit seinem Track Lick It Back. Lick it back, man, what a la la, bam bam. You play it once, you play it twice, you lick it back, man, that's a scorcher for them. That's a song for me, it makes me feel so good. Your music in mind, your soul is alright, a girl I'm glad to find. You play it once, you play it twice, you lick it back, man, what a la la, bam bam. My soul in my feet, I can say in my seat, that song you must repeat. That's the song for me, it makes me feel so good. Your music in mind, your soul is alright, a girl I've got to find. Once you play it twice, you lick it back, man, what a la la, bam bam. You play it once, you play it twice, you lick it back, man, that's a sculpture of for them. The soul in my feet, I can say in my seat, that song you must repeat. The soul in my feet, I can say in my seat, that song you must repeat. The soul in my feet, I can say in my seat, that song you must repeat. The soul in my feet, I can say in my seat. So, das war ein Track von der Compilation Studio One Rocksteady. Duke Morgan, gerade eben hier zu hören mit seinem Track Lick It Back. Und generell kann ich nur empfehlen, wer seinen musikalischen Horizont erweitern möchte, für den sind diese Soul Jazz Compilations wirklich extrem zu empfehlen. Auch ich entdeckte immer wieder mal neue Sachen, wo ich immer früh gedacht hätte, sowas würde ich nie hören zu Hause. Inzwischen höre ich sowas viel lieber als diesen ganzen Indie-Kram. Dieses Indie-Geschrammel ist manchmal etwa doch irgendwann ein bisschen zu viel. The No Twist als nächstes, Close to the Glass, das neue Band, der Album aus Weilheim. Hier kommt davon erstmal der Titeltrack. Thank you. Das waren The No Twist mit dem Track Close to the Glass vom gleichnamigen neuen Album der Band aus Weilheim. Die besteht aus den beiden Brüdern, den Acher-Brüdern Michael und Markus, der zweite, Micha und Markus, und dann noch Martin Kretschmann dabei, den man auch als Konsole kennt. Das, das Tolle am neuen Album ist, dass Michael Acher immer noch nicht singen kann. Das erstaunlich ist, dass er immer noch nicht zu singen gelernt hat, aber das nur so am Rande bemerkt. The No Twist, die Karriere ging los Ende der 80er Jahre, wurde die Band gegründet und auch als Keimzelle damals von vielen, vielen anderen Bands, die aus dieser Weilheim Ecke entstanden sind. Dann gab es viele, viele Platten mit Shrink 98, den großen Durchbruch mit dem Track Chemicals, der, glaube ich, immer noch in den Indie-Discos rauf und runter gespielt wird. Mit Neon Golden dann 2002, der richtige Durchbruch mit vielen, vielen tollen Tracks drauf. Und dann The Devil, You and Me 2008 erschienen. Danach dann relativ viel Leerlauf gewesen, zumindest was die No Twist Veröffentlichung anging. Jetzt, wie gesagt, mit Close to the Glass, das neueste Album der Band. Im Feuilleton habe ich gelesen, in der SZ wurde es wieder über den grünen Klee gelobt. Ich finde die Platte ganz gut, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Mensch, atemberaubend, umwerfend. Die Band macht weiterhin gute Songs, aber so ein bisschen Innovativität fehlt ihr dann doch irgendwie. Vor allen Dingen, der Gesang ist dann auf, sag ich mal, Albumlänge dann irgendwann doch ein bisschen zu gewollt, ungewollt, wenn ihr wisst, was ich meine. Hier noch ein Track von The No Twist, Kong. We'll be right back. and stuff, and the rain, the rain, the rain. The water filled the room, my house got swept away. Why did you come? Tell me on your strides. Are you coming in? Are you coming in? Drop us off another spot. I believe in this. Cause I believe in this. Cause I believe in this. I believe Das waren The No Twist mit ihrem Track Kong. Dieser und der davor gehörte Close to the Glass vom gleichnamigen Album sind schon so die beiden Hits auf diesem Album. Sonst gibt es leider auch viel Material, wo man sich fragt, warum die beiden oder die drei Jungs, muss man wirklich sagen, ja, keine besseren Ideen hatten im Studio. Keine schlechte Platte, will ich gar nicht sagen, aber ich hätte vielleicht dann doch ein bisschen mehr erwartet nach so viel Wartezeit auf neues No Twist Album. Aber vielleicht muss man auch ein paar Mal reinhören. Viele Alben wachsen ja erst mit dem wiederholten Hören. Und ich gebe auf jeden Fall der Platte noch ein paar Chancen. Die Wild Beasts sind auch mit einer neuen Platte am Start. Present Tense, das vierte Werk der Band aus England. Auch hier sehr viel Falsettgesang drauf zu hören von dem Sänger, der das Ganze manchmal etwas zu anstrengend macht. Der Track Mecca hier zu hören von den Wild Beasts. Just a drop on the lips, and we're more than equipped. There is some thirst that gotta be quenched. Yeah, all we want is to feel that feeling again. We didn't reach a high, it was always inside. We just coaxed it from the place it would hide. We moved. Breathed in this ether, where the body boy playing with the old toys, instant tomorrows, handcrafted sorrows, all-star bravery, imaginary jargon, crypted by the business, I'll see you in hell. Sipping on a quick fix, elasticated dimwit, sucking on a thumb, marching to an old hit, tiger in an envelope, paperboy, puppet rope, scratching on a blank tape, stealth like utopia, marriage in a gas mask, little girl, black clad, drugs for the lawyer, cause we appreciate. Cut to the chase, 12 grand in the case, testing out the cannons, the evidence is banging. Unadmitting optimist, undercover pessimist. Baby showered in my father's sins, but I was born to be the better part of him. That was always on the checklist. Take my humanity, end up like a mannequin, thinking like a charlatan. What's easy now is challenging. So take my humanity, end up like a mannequin, thinking like a charlatan. What's easy now is challenging. Immer noch den Sunday Service und ich stelle mal die Frage in den Raum, war das gerade Indie oder war das eher Hip-Hop? Bei dem Plattenladen des Vertrauens hier um die Ecke ist diese Platte hier von den Young Fathers bei Hip-Hop einsortiert. Ich würde es eher bei Indie einsortieren, weil ich glaube, dass waschechte Hip-Hopper mit so einem Sound gar nicht viel anfangen können. Die Indie-Nerds hingegen vielleicht schon eher. Die Young Fathers sind ein Trio aus Edinburgh, die gerade eben mit Dad ihr Debütalbum veröffentlicht haben. Ich habe auch schon mal ein, zwei Tracks daraus in den letzten Wochen gespielt, aber ich dachte mir, das ist nochmal wert, hier zum Album der Woche gekürt zu werden, nachträglich sozusagen. Und ja, die Platte ist wirklich toll, gut gemacht, abwechslungsreich. Gerade war der Track Low zu hören. Hier ein weiterer Just Another Bullet. Just another bullet, got you biting on your tongue. In the bubble, like a bridge is over trouble. See, I'll be praising the Lord, then worshiping the devil. In my eyes, compromise, I'm the man in the middle, flawed by my demons, searching for penance. The blood in my veins turning dirty and gray. I behave in this way for a couple of days. In this animal rage, tell me another page. Harsh engage, stubble, seeing double. Blasphemy was sent for me. Glass fire, glass fire. Down, down the liquid courage. Baggage from the knowledge. If you open up the briefcase. The end of the line of my monarchy. Just Another Bullet. Das war ein Track von den Young Fathers, die sich selbst als Psychedelic Hip-Hop Boyband bezeichnen. Und ja, dies mit der Boyband kann man zumindest stehen lassen. Die drei Boys kommen oder wohnen alle in Edinburgh in Schottland, haben aber unterschiedlichste, soll ich sagen, Lebensläufe. Einer von denen, Aloysios Massakoi, kommt aus Liberia, ist im Alter von 4 Jahren nach Edinburgh gezogen. Einer kommt wirklich aus dem Vorort der schottischen Stadt und der dritte im Bunde, das ist Caius Bankole, der kommt, zumindest seine Eltern kommen aus Nigerien, aber er dort in Edinburgh geboren. Der dritte im Bunde, dieser G. Hastings, das ist der einzige mit schottischen Vorfahren, richtig in diesem Fall zumindest. Dass die drei aus Schottland kommen, würde man nicht unbedingt erwarten. Die Musik eher, sag ich mal, ein bisschen Amerika-lastig, wie das, was man vom Anticon-Label kennt, also Bands wie Y, Jell, Themselves und andere Artverwandte aus dem Anticon-Label Rooster klingen hier relativ ähnlich wie das, was die Young Fathers machen. Kein Wunder, dass Anticon die Band dann auch für den amerikanischen Markt gesigned hat. Hier waren das Big Dada, ein typisches Hip-Hop-Label, deshalb wahrscheinlich auch die Einsortierung dann im Plattenladen. In der Rubrik weiterer Track von den Young Fathers heißt Get Up. Come in. Rumbling through the ether, take a ride in Aquila. Cost you 30 liras, push your dealer heads to meet her. A shrewd operator in the shadow of a beacon. Have a dirty weekend, interesting proposition. Insinuate and listen. Listen. What a way to make a living. Scissors to the ribbon. Throw my hands like a reverend. Triple sixes, double sevens. When I get down to this, cut catalyst. Cut. For a revolution. Get up! Get Up, das waren die Young Fathers. Was ist hier alles zu hören an diversen richtig klasse Einflüssen, zumindest klasse zusammengemischt. Da sind noisige Synthies dabei, afrikanisch angehauchte Beats, ein bisschen R&B, ein bisschen Soul, ganz viel Rap, Hip-Hop natürlich. Ganz, ganz großes Kino hier. Die Young Fathers und ihr Debütalbum Dead. Album der Woche beim Sunday Service. Dazu wie gewohnt auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Eure Lieblings-Webadresse, wo es keine Verfolgung gibt von irgendwelchen Spionengeschichten, die euch irgendwie euer Surfverhalten untersuchen und so weiter und so fort. Ich habe gerade so ein Add-on installiert bei mir und ich bin erstaunt, wie viel irgendwelche Seiten von mir rausfinden wollen. Man kann das alles wegklicken und sowas. Ich habe das bei mir selbst mal gemacht. Da ist nichts, was irgendwie auftaucht. Also Schulterklopfen zumindest für diese richtig uralte Seite vom Sunday Service. Auch uralt im Design, aber irgendwann ist es auch wieder ganz cool, wenn das so Web 0.5 ist sozusagen. Noch ein Track von den Young Fathers. No Way von ihrem Debütalbum Dead. Wie gesagt, hier Album der Woche. Thank you. a shape, and we are all to blame. When you but never fought it, when grace left town, when grace left town, and my heart was broken. Yes, my heart. When Grace Left Town. Das war ein wundervoller Song von Maria Solheim. Die Dame kommt aus Norwegen und mit In the Deep hat sie gerade eben ihr neuestes Album veröffentlicht. Die Songs da drauf erinnern so ein bisschen an Laura Wears, was ja keine schlechte Referenz ist. Und die Platte gefällt mir wirklich extrem gut. Ich habe sie gar nicht so hervorragend in Erinnerung. Da muss ich vielleicht doch nochmal mir auch ein paar ältere Scheiben von ihr anhören. Ich habe sie immer so als ganz nett abgestempelt. Die neue Platte legt da wirklich nochmal ein paar Scheite nach. Brandbauer Frick sind hoffentlich bekannt als Berliner Trio, die, sage ich mal, Bass machen mit handgezupften, Musik machen mit handgezupften Bass und Elektronik dazu und auch ein bisschen Klassik mal manchmal mit reinbringen ihre Songs. Jetzt haben sie in der Compilation-Reihe DJ Kicks eine Compilation veröffentlicht, die diese Tage erscheint. Da hören wir mal rein in den Track von William Onyebor, Better Change Your Mind. We'll be right back. war William Onyebor mit dem Track Better Change Your Mind. Und schon wird auch der nächste Track reingemixt hier bei der DJ Kicks Compilation von Brandbrauer Frick kompiliert. Darauf gibt es 28 Tracks von Jan Jelinek. Geht's los über Theo Parrish. Dann natürlich auch ein Track von Brandbrauer Frick, Themselves, bis hin über, ja, nachher Bands, die ich gar nicht kenne, so viel unterschiedlichste Sachen da drauf. Nachher fädelt das Ganze aus mit Machine Drum, Thundercat und Dean Blunt, wieder ein paar bekanntere Acts hier drauf, aber auch wirklich viel zu entdecken auf dieser Compilation. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass die teilweise immer nur so schnipselmäßig drin sind, mit wirklich ganz kurzen Fragmenten nur und dann schon wieder der nächste Track kommt. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass das nicht gemixt wird, sondern dass man die Tracks wirklich einzeln hat. Finde ich sowieso viel besser als so doofe Mixgeschichten. Das ist doch sowieso alles Software gesteuert und ja, Platten auflegen, richtig, können die wahrscheinlich auch nicht so, obwohl ich natürlich nicht weiß, ne, aber nicht für so eine Compilation zumindest. Noch trotzdem noch ein Track von Galaxy to Galaxy, der heißt Transition. There will come a time in your life. You will ask yourself a series of questions. Am I happy with who I am? Am I happy with who I am? Am I happy with the people around me? Am I happy with the people around me? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with the way my life is going? Am I happy with the way my life is going? Do I have a life? Do I have a life? Or am I just living? Or am I just living? Do not let these questions restrain or trouble you. Just point yourself in the direction of your dreams. Find your strength in the sound and make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Discourage me when I knew I could. Will I die never knowing what I could have been or could have done? Do not let these doubts restrain or trouble you. Just point yourself in the direction of your dreams. Find your strength in the sound and make your transition. Make your transition. Make your transition. Good. Like a Das war St. Vincent. Die Dame heißt wirklich Annie Clark und hat vor allen Dingen vor, weiß ich nicht, 2 Jahren, glaube ich, mit David Byrne eine Platte veröffentlicht und hat dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt veröffentlicht sie selbst eine neue Platte, die heißt einfach nur St. Vincent betitelt. Davon war der Track Digital Witness zu hören. Letzter Track kommt von Nini Cherry, die Dame aus Schweden. Kennt ihr hoffentlich noch von ihren ganzen Hits, die sie mal hatte, Ende der 80er mit Buffalo's Dance oder auch Manchild. Großartige, ja, eigentlich damals so die ersten Hip-Hop-Tracks, die so Richtung Pop gingen und auch ziemlich große Charts-Erfolge waren. Nach 18 Jahren veröffentlicht Nini Cherry endlich ihr neues Album. Blank Project heißt es, erscheint nächste Woche und bei der schon mal vorab erschienenen Single Out of the Black kann man Robin als Gastsängerin hören. Den Track gleich. Vorher sage ich tschüss, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Hier, wie gesagt, jetzt Nini Cherry.